sind nur fremde Rassen in unser Land hinein. Fangen wir sie an zu hassen, fangen wir gleich an zu schreien. Wir sind Westdeutschlands Jugend und wir wollen sie nicht hier. Denn Sauberkeit ist deine Tugend, Deutschland, wir stehen zu dir. Auf Straße braune, gelbe Typen, wir lassen keine mehr rein. Dann könnt ihr's drehen oder schieben, Deutschland soll wieder weiß sein. Wir sind Westdeutschlands Jugend und wir wollen sie nicht mehr. Denn Sauberkeit ist deine Tugend, Deutschland, wir stehen zu dir. Ja, Kevin, wo noch wiedersehen, sie müssen jetzt hier raus. Wir wollen sie hier nicht mehr sehen, man hält ja gar nichts aus. Wir sind des Deutschlands Jugend und wir wollen sie nicht hier. Denn Sauberkeit ist deine Tugend, Deutschland, wir stehen zu dir. Jugend. Und wir wollen sie nicht mehr. Denn Sauberkeit ist eine Tugend. Deutschland, wir stehen zu dir.